Kundgabe 5829. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.12.1953. Gott ist das Wort. Ansprache Gottes. Ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, trete euch Menschen nahe in meinem Wort. Denn ich selbst bin das Wort. Und so ihr also mein Wort anhöret, habet ihr mich selbst zu euch sprechen lassen. Ihr seid mit mir direkt in Verbindung getreten, und ihr könnet nun von meiner Gegenwart sprechen, von einem Beweis meiner Liebe und Sorge um euch. Doch immer nur dann, wenn ihr mein Wort im Herzen erklingen lasset, wenn ihr es höret oder leset in Gedanken an den, von dem ihr angesprochen werdet. Wenn ihr die Worte tief in das Herz eindringen lasset und sie nicht nur an euren Ohren verhallen. Ob ich euch lebendig nahe bin, das bestimmet ihr selbst. Aber jederzeit ist meine Liebe bereit, mit euch zu reden, euch in Form meines Wortes einen Beweis zu geben, dass ich wirklich und wahrhaft bin und mit euch Verbindung suche. Ihr selbst also bestimmet mich zur Entäußerung meiner selbst, wenn ihr mein Wort zu hören begehret. Doch auch ungerufen komme ich zu meinen Erdenkindern, um sie daran zu gemahnen, dass sie die Verbindung mit mir herstellen sollen. Ich rede auch zu denen, die noch nicht bewusst meine Ansprache anfordern, indem mitten im Weltgetriebe des Menschen Blicke hingelenkt werden auf meine Vertreter, die mein Wort verkünden, auch inmitten der Welt. Manche gewinne ich, doch zumeist beachten die Menschen nicht die Worte, die ihnen entgegentönen und die von mir selbst ihren Ausgang genommen haben. Einige aber spüren es, dass ich selbst sie anspreche, und sie lassen meine Worte zum Herzen dringen. Und diese reagieren auch auf meine Ansprache. Sie nehmen sich die Worte zu Herzen und bemühen sich, ihnen gemäß zu leben. Sie wollen selbst auch meine Gegenwart spüren. Sie verbinden sich in Gedanken mit mir, und ich lasse sie nun auch nimmer aus. Die Menschen wissen nicht, wie einfach es ist, mit ihrem Gott und Vater von Ewigkeit in Verbindung zu treten. Sie wissen nicht, dass sie sich vorerst nur zu öffnen brauchen, wenn ich sie anspreche, und dass sie jederzeit durch bewusstes Wollen mich dazu bewegen, zu ihnen zu reden. Dass ich ihnen durch mein Wort den Weg weise, auf dem sie sicher unter meiner Führung das Ziel des Erdenlebens erreichen. Doch ich höre nicht auf, sie anzurufen oder ihnen Rufer in den Weg treten zu lassen, auf dass sie meiner Liebe und meiner Fürsorge inne werden und aufmerken, wenn ich selbst zu ihnen rede. Amen.